Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Labazin, euer roter Faden durch das Jahr 2025. Wir sind der Aushilfs-Sidi, das Zeilenende, das ist der Juni. Lieber Aushilfs-Sidi, welches Datum hast du? Glück auf, ich habe den 14.06. und gebe übrigens einen ganz großen Tipp, wenn der Faden auch schon rot ist, rausziehen, Tampon wechseln. Wir bedanken uns für diese Information über deine Tamponnutzung und ich biete den 1. Juni. Ich beginne. Na, dann würde ich vorschlagen, du beginnst, weil 1. Juni wird schwierig, da noch davor zu kommen. Ja, nicht wahr? Warschau, 1. Juni 2025. Mit seiner Entscheidung vom 7. Mai an Deutschlands Grenzen weiterhin scharfe Kontrollen auf der Suche nach unerwünschten Grenzübertritten durchzuführen, dürfte Friedrich Merz, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Monat März, einen kleinen Anteil am Ausgang der Stichwahl um das polnische Präsidentenamt geliefert haben. Der liberale proeuropäische Kandidat Rafał Trzaskowski, klingt, Herr im Himmel, warum haben Polen immer so komplizierte Namen, unterliegt mit knapp 370.000 Stimmen Differenz dem nationalistischen Kandidaten Karol Nawrocki. Das habe ich hinbekommen. Nawrocki. Nee, Nawrocki, meine ich. Oder Nawrocki. Nawrocki tatsächlich, mit K hinten. Und Trzaskowski heißt, glaube ich, der proeuropäische Kandidat. Ja. Ich habe nicht nachgeschaut, wie man sie ansonsten schreibt, deswegen. Ja. Friedrich Merz hat zumindest in Polen mal eine Wahl gewonnen. Naja gut, ich meine, war da schon dieses Gerichtsurteil durch? Seit wann interessiert sich diese Bundesregierung für Gerichtsurteile? Naja, ich frage mich nur, weil ich musste ja schmunzeln. Gegen Ende des letzten Jahres kam ja noch dieses, hey, wir könnten mal wieder Vorratsdatenspeicherung aufs Tablet bringen. Mhm. Das könnte man mal... Wenn wir mal so ein Jahrzehnt in die einzelnen Jahre zurückblicken könnten. Ich glaube, das wäre mein roter Faden für diesen Jahrzehntrückblick. Wer diese dumme Idee von der Vorratsdatenspeicherung mal wieder durchs Dorf getrieben hat. Und welches Land ist dieses Mal vom EuGH gescheitert? Genau. Ja, ich habe ja nur die Befürchtung, dass wenn dann der EuGH entscheidet, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht gilt, dann wird seine Innenministerigkeit Dobrindt sagen, ja, aber das ist ja nur die Einzelmeinung von einem Gericht. Genau. Du siehst ja, in den USA hat es letztes Jahr ja auch dieses Gerichtsurteil gegeben mit, na nee, die Zölle, die darf eigentlich nur der Kongress verhängen, nicht der Präsident. Mhm. Interessiert auch keine Sau. Ja. Das interessiert ja niemanden, oder? Richtig. Also mach ich aber trotzdem, ich kassiere die trotzdem ein, also dementsprechend. Genau, kassieren wir ein. Und welche Kollateralschäden das hat, beispielsweise, dass es auch in anderen Ländern irgendwie Wahlen gibt, wo das auf die Stimmung schlagen kann, was irgendwelche nationalistischen Töne halt anrichten. Das interessiert halt auch keine Sau, nicht? Ja, das Schöne an dem Ding ist ja, dass da dieses Thomas-Theorem hervorragend zum Tragen kommt. Thomas-Theorem sagt ja, dass es scheißegal ist, wie die Realität ist, aber die Wahrnehmung der Realität entscheidet daraus, was dann konsequenzenmäßig daraus wird. Also wenn ich Dinge wahrnehme, wie sie nicht sind, aber sie so wahrnehme, dann werde ich danach handeln. Das heißt, wenn ich ein Feuer sehe, das da nicht ist, aber ich ein Feuer sehe, dann werde ich versuchen zu löschen oder eben wegrennen. Richtig. Und der Witz ist der, egal wie die Juristerei in Amerika ist, das Konsumverhalten richtet sich ja danach, was jetzt da ist. Und selbst wenn jetzt in den USA es irgendwann der Fall sein sollte, dass ein Gericht sagt, du pass mal auf, ihr müsst die Kohle zurückzahlen, ihr müsst also allen Händlern, die diese Zölle an den Staat abgeführt haben, die Kohle zurückgeben und allen Bürgern, die irgendwo diese Zölle entrichtet haben, auch die Kohle zurückgeben, sorgt das ja nicht dafür, dass rückwirkend das Konsumverhalten sich ändert und sie dann dieses Geld doch in der Vergangenheit ausgegeben haben werden für Produkte, die sie anderweitig hätten haben können. Und zwar in dem Fall von den Leuten, die sich gegen eine gegen einen Konsum im Ausland entschieden haben. Heißt, der Daimler kann sich tierisch ärgern, dass der Daimler, den er hier jetzt in Sindelfingen produziert, eben nicht nach USA quasi gekauft wurde, weil darauf Zölle waren. Mhm. Stattdessen wurde irgendwie ein, keine Ahnung, mexikanisches Top-Produkt gekauft. Möglich. Oder halt was anderes. Ja gut, und es zeitigt dann halt andere lustige, sehr reale Entscheidungen, nämlich dass Arbeitsplätze in die USA verlagert werden. Vom einen Billiglohnland quasi ins andere, also von Deutschland in die USA. Naja, das ist ja der Wunsch, das ist ja das Ziel. Passiert aber halt nicht wirklich effektiv. Also naja, das ist das, dauert ja immer eine Weile. Zumindest nicht bei den... Ja, ich wollte gerade sagen, aber zumindest nicht bei den Unternehmen, die komplette Strukturen dort erstmal schaffen müssten. Also wenn du jetzt, wenn jetzt quasi der erwähnte Daimler sagt, ach boah, ja, dann bauen wir halt, machen wir halt eine Produktionsstrecke für eben jenen Daimler drüben in den USA, dann schaltet der halt einmal eine Produktionsstrecke um und sagt, ja gut, dann produzieren wir halt die Scheiße da drüben, die andere Scheiße nicht, die will eh keiner dort haben. Beim Daimler bin ich mir nicht ganz sicher, aber BMW hat, glaube ich, Produktionskapazitäten in den USA und baut die auch aus. Daimler sicher auch. Du meinst aus der Liebeshochzeit zum Weltkonzern Daimler Chrysler? Ja, ich glaube, die haben da sicherlich einige Produktionsstätten einfach übernommen und haben gesagt, pff, ist ja wurscht. Könnte unter Umständen sein. Gut, hast du noch etwas zu Berlin, zu Warschau anzumerken? Oder können wir zu deinem... Naja, die Konsequenz in Polen lässt sich jetzt relativ schwierig noch abschätzen, oder? Naja, wir haben... Hast du nach einem halben Jahr jetzt irgendwo ein Gefühl, wie sich tatsächlich das Parlament umorientiert hat oder anders aufgestellt hat, als es sowieso schon davor war? Also das polnische Parlament, also die polnische Regierungsmehrheit war ja sowieso eine Anti-Peace-Koalition. Da haben sich diverse mehr oder weniger liberale und sozialdemokratische Leute zusammengeeist. Ich glaube tatsächlich, dass diese Regierung weiterhin, oder es ist mein Eindruck, dass diese Regierung weiterhin an der Macht ist, weil sie jetzt plötzlich jemanden von der PiS wieder als, und zwar einen richtig, richtig üblen rechten Hardliner, als Gegenspieler haben, aber der verhindert halt auch effektiv alles, was die an Reformen umsetzen, weil das polnische Präsidentenamt halt mehr Vollmachten hat als das deutsche Präsidentenamt. Ja gut, also Polen wird einfach 4 Jahre Stillstand erleben. Die werden sich, ja. Ja gut, aber es ich sag mal so, wenn wir mal so in der Geschichte zurückblicken. 4 Jahre Stillstand. Sind ja so schlimm nicht. Also wenn du jetzt beispielsweise das Jahr 0 nimmst. Ja. Und dann das Jahr 4. Ja. Da ist jetzt in Polen nicht so extrem viel passiert. Da. Das ist richtig. Selbst in den Jahren 1 bis 10 ist jetzt in Polen nicht so extrem viel passiert. Da braucht, also selbst für 10 oder 20 Jahre brauchst du manchmal auch mal einfach keine Regierung, die so richtig was voranbringt. Es ist jetzt nicht so, als würden wir in einer schnelllebigen Zeit leben, in der wichtige Entscheidungen einfach mal schnell getroffen werden müssen, Infrastruktur gemanagt werden muss, Rechte verteidigt oder gemanagt werden. Moment. Wenn eins in der aktuellen Situation nicht angebracht ist, dann Rechte zu verteidigen, den gehört aufs Maul gehauen. Ja, aber ja, Menschenrechte. Also wir brauchen, also im Grunde, weißt du, du kannst, ich meine, guck's dir an, die Briten haben sich 100 Jahre lang mit den Franzosen in den Krieg geliefert. Ja. Da ist keiner um die Ecke gekommen und gesagt, oh boah, wir müssen mal dringend irgendwie da intervenieren, weil uiuiuiui, 100 Jahre Krieg, wie lange kann das noch dauern? Sollten wir mal was beenden. Und es findet ja bei uns vor der Haustür statt. Also kein deutscher Kanzler ist im 100-jährigen Krieg hingegangen und gesagt, ey, Franzosen, Engländer, können wir mal. Es nervt jetzt echt. Also Ich meine, ihr müsst es mal überlegen. Eigentlich müssten wir das Ding 106-jähriger Krieg nennen, weil ihr sind jetzt schon 106 Jahre am Kämpfen. Und da ist dann ein bisschen Franzosen aufgeleuchtet. Was, 106 Jahre? Das sollte aber nicht nur ein 100-jähriger Krieg. Ja gut, dann hören wir auf. Das muss ja nicht sein. Vor allem, wie scheiße kannst du das nennen? Also, die haben ja eigentlich nur 100 erreichen wollen, um nicht zu sagen, Gadrive, Dissis oder Disneuf oder sowas. So, die sagten sich, Saint ist super, kann man sagen. Ja. Also, die Franzosen ab 60 haben die gesagt, okay, jetzt müssen wir es echt durchziehen bis Saint, weil sonst wird's scheiße. Ja, genau. Ja, plus 80-jähriger Krieg ja schon für die Niederlande gegen Spanien reserviert auch. Der war zwar später, aber das wussten die ja schon. Wollte gerade sagen, war das nicht danach? Wir wissen, da wird was kommen mit 80. Wir müssen es drüber machen. Ja. Ja. Sehr schön. Perspektive auch für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Da wird auch gerade geschaut, was denn in den Geschichtsbüchern noch frei ist. Ja, ich muss ja, was diesen Krieg angeht, schmunzeln, weil die USA haben sich ja die Bodenschätze vertraglich zusichern lassen von den Ukrainern. Oh ja, ich erinnere mich. Wenn man jetzt allerdings die neuen Pläne anschaut, wie die Russen eigentlich so gerne so alles haben wollen in der Ukraine, was irgendwie nur Bodenschätze hergibt, dann muss ich mich schon fragen, haben die Amerikaner das auch verstanden, dass sie die Bodenschätze nur kriegen, wenn die Ukrainer dann auch noch dort sind? Dazu möchte ich mich ohne meinen Anwalt nicht äußern. Also ich frage es nur mal. Ich stelle nur Fragen. Ja, aber lass uns zum 14.06. kommen. Ja. Schieß los. Weißes Haus. Ja. Weißes Haus. Ich habe geheiratet. Ich erinnere mich. Ja, du warst dabei. Deshalb erinnere ich mich. Und hast als Vierter unterschrieben und nicht als Dritter, was du eigentlich hättest sollen. Ja, ich bin immer noch der Meinung, der hat es mir andersrum erklärt. Diese Verwaltungs... Nee, sie hat es eben nicht andersrum erklärt. Sie hat gesagt, ich erst, dann meine Liebste, dann du, dann die Trauzeugin der Liebsten. Also, du siehst schon, so ein Verwaltungsakt wird gar nicht so ernst genommen, wenn mit der Reihenfolge der... Und man muss ja auch dazu sagen, das Schönste an diesem Tag war ja das Gesicht aller Menschen in diesem Raum, als die Standesbeamtin erzählt hat, wo meine Liebste und ich uns angeblich wieder genannt haben. Ich erzähle jetzt mal nicht, was sie gesagt hat, weil das bleibt unter uns, aber ich musste schmunzeln, weil das war tatsächlich, also das war so ein Highlight im Juni, die Gesichter aller in dem Moment. Das ist richtig. Also, wenn ich jetzt so das erste halbe Jahr Revue passieren lassen müsste, dann ist das definitiv auch das Highlight des an Highlights nicht armen ersten Halbjahres 2025. Ja, und ich hab ja in meiner Weihnachtsmail letztes Jahr ja auch so ein bisschen über Erwartungen und Rollenverständnis und hast du nicht gesehen. Und ich finde es immer noch sehr, sehr lustig, dass das beste Foto der Hochzeit immer noch das ist, auf dem ich mit einem Nintendo 2DS XL sitze und meine Liebste häkelt und Yes. Das so das schönste Hochzeitsbild ist. Ja, das war ja auch eine sehr kreative Idee. Auch wenn es niemand irgendwie so angefordert hat im Sinne von, hey, wir wollen das haben, sondern wir haben ja, glaube ich, versendet da, vor allem das Bild, auf dem wir auf der Brücke stehen. Naja. Aber ja, das war so mein Highlight im Juni. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr passiert ist. Es war ja auch Sommer. Es war ja auch heiß. Da passiert ja nichts. Da gehen die Leute ins Freibad, essen ein Zitroneneis und schubsen kleine Mädchen vom Zehner oder sowas. Also, was soll schon im Juni passieren? Man weiß es nicht. Aber also, wir haben die beiden wichtigen Ereignisse des Junis auf jeden Fall abgefrühstückt. Genau. Auch wenn ihr da draußen alle nichts damit, also fast alle, die das hier hören, nichts damit zu tun hattet. Aber jetzt wisst ihr zumindest, dass es war im Juni. Und dementsprechend, das waren die Highlights. Mehr braucht man auch gar nicht wissen. Und wir sehen uns wieder im Juli 2025. Bis später. Ja, und mal gucken, ob wir es so unpolitisch halten können wie bisher. Wir hatten ja bisher jetzt nicht wirklich was mit Politik zu tun, großartig in diesem ersten Halbjahr. Denn nicht viel passiert. Und es gab noch kein Geschrei, muss man dazu sagen. Also bisher ist der Blutdruck vom Zeilenende sehr, sehr, sehr gesund unterwegs. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschuhu.